So, Gerät läuft. Gute Unterhaltung beim Blogcast mit Stefan und René. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe blog.über.de Podcast. Was ist denn los? War das nicht schon die 72? Ich würde sagen, die 71. war letzt. Nee, stimmt, du hast recht. Ich gucke auf meinen Zettel, es ist die 72. Ach Mensch, AIDS. Vom 16. April 2000. Habe ich versaut, oder? Aber richtig. Ach. Aber wir fangen nicht nochmal an deswegen. Ja, wir sind hier nämlich unterwegs und deshalb ist René vielleicht so ein bisschen verwirrt und dein Getränk ist auch noch zu, also daran kannst du nicht gelegen. Ich bin René und du bist? Ich bin Stefan. Hallo Stefan. Ja, herzlich willkommen. So. Wie ihr hört, ja, wir wandern. Wir sind unterwegs. Stefan hat einen Wanderweg ausgesucht. Wandertag bei blog.über.de, ja. Aber keiner wandert mit uns. Wir laufen gerade auf ein Krankenhaus zu. Das modernste Unfallkrankenhaus in Europa. Ach, Europa sogar? Ja, aber... Oh, du, soll ich die Beine brechen, dann gehen wir mal rein. Ey, wir können ja mal gucken, wie sie operieren. Da habe ich schon mal zurück. Nee, danke. Wir können ja dran vorbeilaufen. Das wäre mir ganz genehm. Ich würde gerne unser Getränk der heutigen Sendung trinken. Und zwar haben wir vom Axel... Sponsert bei Axel. Nee, wir können ja nicht anstoßen, wenn es zu ist. Oh, stimmt, da kommt ja nichts raus. Du hast mir erzählt, du hast immer einen Flaschenöffner dabei. Ich frage mich zwar, wofür, aber... Ja, wenn ich beim Einkaufen dann vorm Supermarkt... mit schnell dein erstes Bier. Und sein erstes Bier hat er immer gleich sofort getrunken. Ich mache meins dann selber auf, Stefan. Also? Ja. Und zwar hat Axel, und zwar kann ich ja sagen, es ist Bionade. Ja. Leckeres Getränk. Zum Bloggerbrunch. Genau. Als Geschenk quasi. Und da wären wir auch schon beim ersten Thema. Bloggerbrunch? Mach bitte meinen Chip nicht kaputt. Das ist mein erstes Bier, was wir aufmachen. Ich habe noch ein Bier getrunken. Das ist doch kein Bier. Achso, das sieht aus wie ein Bier. Ich denke, das junge Elternpaar, was da kommt, ach nee, ist ja nur ein Vater, ein Junge. Der wird nicht unterscheiden können. Ich fasse jetzt in die Hose. Halt fest. Ja. So, genau. Also, gesehen, ja? Danke nochmal für das nette Sponsoring. Genau. Axel und Jana, die haben uns das nämlich zum dritten Geburtstag geschenkt. Wo wir Branche waren. Genau. Den Deckel hebt man auf. Warum? Wenn man die sammelt, kriegt man einen Rollstuhl oder so. Was? War das nicht so? Wenn man Kronkorken sammelt, kriegt man einen Rollstuhl. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, da war mal irgendwas. Okay, ja, dann jetzt geht's weiter. Prost. Danke, Axel. Gerne. Mhm. Ja. Was haben wir denn überhaupt für einen Geschmäcker? Ich habe Litschi. Ingwer, Orange habe ich. Oh, das ist eine gute Mischung. Du verträgst ja irgendwie so exotischen Kram nicht, deswegen sicher das. Ja, ich sag mal so. Gerade was Litschi angeht, da habe ich so ein Aha-Erlebnis, was die Frucht ist es, ne, angeht. Echt? Und möchte aber jetzt nicht von mir. Nein, aber ich glaube, als Getränk ist es sowieso anders. Da ist es, glaube ich, erträglicher. Ja, schmeckt sehr gut. Ja, also das Ingwer schmeckt auch. Sag mal, wir haben ja Thema diesmal für die Sendung. Aber jede Menge, denn wir haben ja euch abstimmen lassen. Genau, herausgekommen aus einer Umfrage. Genau. Und da habt ihr euch mit knapper Mehrheit... Sag mal, was zur Debatte stand. Genau, wir hatten drei Themen für euch und zwar... hält's mal. Sehr gut. Und zwar drei Themen. Das eine war, was auch René interessant fand, die Glühbirne, also Licht, Energie, genau. Und Renés Spezialgebiet, die LEDs. Da hast du ja gesagt. Ja, ich hatte ein paar interessante Informationen dazu, die ich halt gern weitergeben wollte. Und, das Thema hat auch gewonnen. Und dann hatten wir noch Einkaufen im Internet. Ha. Das hat leider nicht so gut abgeschnitten. Echt? Und dabei wäre das auch sehr interessant. Da geht es nämlich um eBay. Ja, oder Amazon, was auch immer. Ja, und so ein paar eBay-Tricks wollte ich ja da auch verraten. Genau. Und das dritte Thema war Sinn und Zweck der Sommerzeit. Weil die hatten wir ja gerade erst hinter uns. Wie hat das abgeschnitten? Yvonne hat das erste Thema mit 43%. Ach, wir reden heute über die Glühbirne. Richtig. Und es geht heute ein Licht auf. Okay. Ja. So ist es. Wenn du nicht mehr kannst, können wir uns natürlich auch hinsetzen. Ach so, da noch. Vielen Leuten wird nämlich schlecht, wenn sie irgendwas sehen. Ach nee, das war nur beim Sehen. Wenn sie was sehen, was wackelt beim Laufen. Ach so. Ja, aber wir machen nur Ton. Wir sind ja nie auf dem Schiff. Wir machen ja nur wackeligen Ton. Genau, Thema ist also heute durch die Umfrage bestimmt. Die Glühbirne, das Ende der Glühbirne. Das Ende der Glühbirne. Und, noch kurz bevor wir da loslegen in die Richtung, wir werden auch nächste Sendung wieder das Thema von euch bestimmen lassen. Ja. Und wir haben spontan entschieden, dass die zwei Themen, die nicht gewonnen haben, irgendwie nochmal zur Wahl stehen. Nächste Woche wieder mit dabei sind. Genau. Es wird, also, wenn wir dabei waren, dann nehmen wir sie raus. Genau. Es wird ein neues Thema geben. Und mal gucken, ob wir so... Hier rüber, du hast so eine Laufgeräusche. Ach ja, weil es Sand ist. Wir werden es so machen. Patsch. Platsch, platsch. Vielleicht... Entschuldigung. Vielleicht finden wir ja ein Thema, was so interessant ist, dass wir an den beiden Themen wieder nicht gewinnen. Das ist doch auch mal ein schöner Fett. Ja, und wenn ihr da einen Vorschlag habt, dann hört gut zu. Daher kommen nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt auch gerne Themenvorschläge einreichen. Genau, immer her damit. Aber jetzt fangen wir an mit dem Thema. Die Glühbirne. Ja, die Glühbirne. Es war einmal eine Glühbirne. Ich glaube, den Part können wir überspringen, wo die Glühbirne herkommt. Ich glaube, es wurde in der Schule zu Genüge. Also, es ging los, es hat einen Knall gegeben. Genau. Aber wir machen es ganz anders. Und oh, zwar, René recherchiert hier, hat ja... Nein, ich habe mir Notizen gemacht. Ein elektronisches Notizbuch, nicht schlecht. Ja, ich werde darüber auch noch berichten. Ah. Wir werden, ich denke, so anfangen, dass wir erstmal ein paar, um das Licht herum, ein paar Sachen klären. Ja. Ne? Erstmal ein paar Informationen zur Lichttechnik, ist doch, damit ey, wir ins Thema reinkommen. Und dann, denke ich, werden wir mal die Problematik mit der Abschaffung der Glühbirne. Da kennst du dich ja bestens aus. Naja, ich sag mal so, ich habe ein bisschen gelesen zu dem Thema und es gibt ja schon die ersten Staaten, wo es keine Glühbirnen mehr gibt. Und dann werden wir ein paar Alternativen zur herkömmlichen Glühbirne mal ansprechen. Genau. Und die Vor- und Nachteile natürlich, ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Und dann werden wir mal zur LED, glaube ich, so. Also da werde ich mal ein paar Informationen, weil ich habe da, wie gesagt, aufgrund dieses Lampentests mich mal mit der LED ein bisschen beschäftigt und es war sehr interessant. Ja. Und jetzt geht's los. Interessant für euch dabei. Wir haben Lampenfieber im Blockcast. Wir haben Lampenfieber, genau. Und zwar, wenn es um Lichttechnik geht, dann reden wir von Sachen wie Lichtstrom oder der Lichtmenge. Weißt du, worin die gemessen wird? Die Licht, was? Strom? Der Lichtstrom oder die Lichtmenge. Ist ja wichtig, wenn man sich... Ach hier, Lumen kauft. Oder so, ne? Genau, richtig, in Lumen. Aber die Lumen geben natürlich nur an die Menge, die die Lampe an sich abstrahlt oder die Glühbirne. Mhm. Es geht aber eine Menge Lichtenergie verloren oder eine Menge Licht geht verloren durch den Reflektor. Und das können sogar bis zu 30% sein. Deswegen, wenn ihr euch eine Taschenlampe kauft, guckt nicht auf die Lumen, sondern guckt auf den nächsten Punkt, und zwar die Beleuchtungsstärke. Ah. Die wird nämlich gemessen in... Oh, das weißt du auch, das weiß ich ganz... Die Stärke? Na, die Beleuchtungsstärke. Na, Watt oder Ampere, ne? Nee, in Lux. Ach, Lux, ja, ach, logisch. Genau. Und die beschreibt, wie stark eine Fläche beleuchtet wird, ne? Ja. Ja. Und, siehst du, da wollte ich nochmal recherchieren. Lux, die Beleuchtungsstärke von Arbeitsplätzen und Supermärkten und so soll vorgeschrieben sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das gesetzlich ist. Na, das ist wahrscheinlich auch wie bei normalen Computerarbeitsplätzen, oder? Da gibt es doch auch Vorschriften. Könnt ihr ja selber mal recherchieren. Also, da scheint es wirklich Vorschriften zu geben. Können wir gerne machen. Richtung Friedhof? Ist ja kein Friedhof. Ja, und ein dritter Parameter, der bei Licht eine große Rolle spielt, ist die Lichtstärke. Die wird gemessen in? Die Lichtstärke? Warte mal, oh Gott, da gab es... Ich glaube, das weißt du nicht. Ich habe es nicht gewusst. Also, ist was man nicht kennt. Na, ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennst. Die Lichtstärke? Ach, frag mich. Candela. Candela? Nee, genau. Kaiser-Candela kenne ich. Vielleicht ist es die Kulturstärke. Ja. Die Stärke des Kulturscheins. Lass uns mal nicht auf der Straße laufen. Echt? Wenn das nicht so ein Geräusch macht, ist es ewig. Ja, und die bestimmt die oder gibt an, wie stark die Stärke des Lichtaustrittes. Ne? Das heißt, die Stärke des Lichtaustrittes ist auch abhängig vom Winkel, dem Austrittswinkel. Ne? Ja. Wenn ich eine Taschenlampe habe, die breit strahlt, muss diese Lichtstärke ja einen größeren Winkel quasi beleuchten, als wenn sie einen schmalen Austrittswinkel hat. Ne? Ja, darf ich mal kurz unterbrechen? Also so in meiner touristischen Touristenführerrolle. Auf der rechten Seite sehen wir ein ganz wichtiges Gebäude. Du hast es sicherlich auch schon erkannt. Das hier? Keine Ahnung. Das ist nämlich die Augenklinik. Ach so. Die, von der man schon viel gehört hat, du vielleicht auch? Nee. Weil zum Unfallkrankenhaus gehört ja auch eine große Augenklinik. Nimmst du dir zu Herzen, was deine Mutter letztens gesagt hat? Hat die was gesagt zur Augenklinik? Nee. Wir sollen die Orte besser erklären. Ja. Nein, das fiel mir nur gerade ein. Und an der Stelle würde ich grüßen noch mal eine ehemalige Kollegin von uns am besten. Ja, die mit Augen zu tun hat. Na, jeder hat ja mit Augen zu tun. Irgendwie schon. Ich habe ja auch eine Brille. Ah. Aber hier war ich doch einmal bei Menschen. Es wird sich also als jemand angesprochen fühlen, genau. Vermute ich mal. Okay, alles klar. Ja, nee, das war es ja auch schon zu den... Das sind diese drei Lichtsachen, die halt wichtig sind. Das heißt, wenn ihr euch mal eine Lampe kauft, achtet, wie gesagt, nicht auf die Lumen, sondern auf die Lux-Zahl. Okay. Ja, also, jetzt willst du mal so ein bisschen was über Licht. Jetzt kannst du ja mal erzählen, warum der Glühbirne gleich das Licht ausgeschaltet werden soll. Ja, da muss ich mal kurz meine Notizen rausholen und René übernimmt mal kurz hier. Ja. Leg mal dein Gericht weg. Ich muss erstmal mein. Ist ja eh, sieht ja eh schon alt aus. Mein reales Netbook. Dein real. Ja. Aber ich möchte da nicht zu viel jetzt vom Thema abschweifen. Ach so. Gut. Den Rechtsstreit werden wir vielleicht ein anderes Mal erörtern. Von Zion und Netbook. Naja. Ja, warum wird der Glühlampe, der Glühbirne bald das Licht abgedreht? Wann denn eigentlich bald? Ja, ich überlege, ob ich jetzt gleich damit anfange. Nein, dann mach mal, wie wir die Information am besten verarbeiten können. Ja, also ich könnte jetzt mit der Geschichte anfangen, aber ich glaube, das interessiert die wenigsten. Wenn da Edison drin vorkommt, kannst du das überspringen. Nein. Also die erste patentierte Glühlampe, so habe ich es zumindest aus Wikipedia, war in den 1840er Jahren. Ist das die mit diesem Kohlefaden? Das ist auch eine Variante, ja. Nee, also ob es jetzt diese war, kann ich dir nicht sagen. Ja, ist ja wurscht, aber die gibt es auf jeden Fall auch mit Kohlefaden, ne? Genau. Ist eines der Wolframfaden? Ja, ja, das ist, glaube ich, die wir so kennen, so die unsere Generation so miterlebt genau haben durfte. Osram ist da auch noch. Nee, war es Osram oder Wolfram? Wolfram. Da ist doch der Wolframfaden da aber, drin. Ja, aber Osram hat ja auch was damit zu tun irgendwie. Mhm. Guck mal, was da ist. Was ist denn da? Ah nee, ist nur eine Ringeltaube. Ja, denk mal, wir sind ja im Naturschutzgebiet. Die sehen so riesig immer aus. Nee, ja, die sind größer. Ringeltauben sind größer als normale Haustauben. Ach so. Naja. Ja, und zwar ist vielleicht auch wichtig für die Lampe zu wissen, dass die zugeführte Energie wird in Strahlung umgesetzt, aber dass enorme Verluste durch die Wärmeleitung entstehen. Ja? Und bei einer Glühbirne ist auch gut zu wissen, dass quasi für das menschliche Auge nur der geringste Teil der Strahlung sichtbar ist. Deshalb merkt man halt, dass die Lampe heiß ist, man sieht es aber nicht. Es sind wohl liegt im Infrarotbereich. Genau, Infrarotstrahlen, die erzeugen nämlich die Wärme. Genau, ja. So, jetzt habe ich noch einen wichtigen Fakt. Ja, wie lange hält denn eigentlich eine Glühlampe? 10.000 Stunden. Ich habe hier was von 1.000. Ah ja, genau, 1.000, du hast recht. 1.000, genau. Ja, also im Handel sagt man so 1.000 bis 2.000 Stunden. Ne? Dann hast du ja noch was von Halogenlampen gesagt. Und da muss ich jetzt lachen. Habe ich noch nicht gesagt. Ja, aber kommt ja noch. Muss ich jetzt lachen, weil ich habe ja deine E-Mail vorhin gelesen für die Vorbereitung und da hattest du Halogen ohne A geschrieben und das passt ja auch. Ach so? Halogen, stimmt ja auch in dem Sinne. Halogen ohne A? Die halten 2.000 bis 6.000 Stunden. Und es gibt drei Faktoren, die diese Lebensdauer beeinflussen, sozusagen. Ne? Und weißt du einen davon? Die Lebensdauer? Ja. Was ist abhängig von der Lebensdauer? Das Ein- und Ausschalten. naja, doch. Bleib nicht stehen, wo muss man lang? Oder kannst du nicht mehr? Doch, wir gehen jetzt hier geradeaus. Ich muss ja kurz hier überlegen. Ja, und zwar geht es erstmal darum, es gibt ja Netzüberspannungen im Netz teilweise, also im Stromnetz. Hm. Die sind Einfluss dafür. Dann haben wir Erschütterung und was natürlich die Umgebung, also die Umgebungstemperatur. Also eine Lampe, die dir draußen treibt. Echt, spielt bei einer Glühbirne auch eine Rolle? So habe ich es verstanden, ja. Wobei es gibt natürlich für draußen andere Lampen, ne? Ja. Oder? Weiß ich nicht. Also so eine Zimmerlampe sieht draußen auch ein bisschen blöd aus. Die sind nur anders, ja. Zum Beispiel im Garten. Die haben da noch einen Schutz außenrum, ne? Wahrscheinlich, damit die Eichhörnchen die Lampen nicht klauen, die Glühbirnen. Ein Isolator, müsste ich mal sagen. So, und jetzt erzähl mal, warum soll das jetzt verboten werden? Ja, das ist ein gutes Stichwort. Was ist jetzt daran so scheiße, dass man die verbieten muss? Also, erstmal holen wir aus. Ein EU-Stufenplan sieht vor, auf der Richtlinie Ökodesign 2005-32E. Zum Nachschlagen war die Info. Ja. Zum Google. Dass Lampen mit mattiertem Glas ab September 2009 der Energieeffizienzklasse A entsprechen müssen. Also matte Lampen, sagt er. Und was ist mit einer Lampe, die glasiges Glas hat? Ja, kennst du den Unterschied? Also das eine. Also ich sag erstmal dazu. Mattiertes Glas ist das, wo man den Wolframfaden nämlich nicht sieht. Das ist die Glühbirne. Matt halt. Wo man, wenn die kaputt ist, immer hinten reinguckt und so versucht, durch den Spalt, der nicht mattiert ist, in die Lampe reinzuschauen, ob der Faden noch ganz ist. Genau. Und sie blenden nicht so, wenn man reinguckt. Ja, erstmal, sag ich mal, zu der Richtlinie. In den folgenden Jahren, also jedes Jahr im September, werden stufenweise, gilt es für 100, 75 und dann 60 Watt Lampen. Also es geht immer weiter. Und die müssen in den Folgejahren mindestens der Energieeffizienzklasse C entsprechen. Weißt du, was das bedeutet? Ja, kann ich dir auch gleich sagen. Weil ich weiß es nämlich nicht, mich würde es auch interessieren. Also A ist die beste, ne? Es gibt A bis G. Ja. Und die wurden 1998 festgelegt sozusagen. Ha. Neu. Und wie effizient die sind, hängt dann vom Verbrauch ab oder wovon? Da gibt es auch wieder verschiedene Faktoren. Ha. Ja. Aber welche das jetzt ist, das kann ich dir nicht sagen. Ach so. Okay. Nein. Ich dachte, du kannst mir jetzt sagen, eine Glühbirne, die nee, aber sehr ich kann viel Energie verbraucht, ist A und... Nee, das würde ich eher nicht sagen, weil A ist ja das Beste. Ja, oder umgekehrt. Genau. Und ab September 2012 ist es so, dass es nur noch die Klasse C für alle geben muss, also mindestens. Ja. Und ab 2016 im September... Also noch, eigentlich noch sehr lange hin, das heißt... Nur noch Klasse B. Naja, es muss stufenweise gemacht werden. Das heißt aber, die Panik, die jetzt da gemacht wird, klingt eher so, wie als wenn ab morgen es keine Glühbirne mehr erlaubt. Nee. Aber dem scheint ja gar nicht so zu sein. Nee. Und wusstest du, welche Klassen die herkommen? Dann haben wir ja mit dem Vorteil aufgeräumt fast. Nee. Ja. Die herkömmlichen Lampen, welche? Die Glühbirnen, die man bei sich zu Hause in der Zimmer normalen aus, ja. Hier steht D, E und F. Okay, dann ist die Panik berechtigt, weil du hattest gerade gesagt, dass die als erstes, ja, dass sie bis B alle... Ja, und ich hatte da überlegt, weil ich habe mir neulich auch eine Energiesparlampe gekauft. Ja. Aber gut, klar, die wird dann eine bessere Klasse haben. Die war, glaube ich, A. Sollte. Ja. Sollte. Na? Ach so, genau. Und kennst du noch besondere Lampenformen? Wie von der, also, von der Form? Es gibt diese Kugelform. Nee. Was für Lampen gibt es noch? Denk mal irgendwie an deinen Haushalt. Ja, du meinst jetzt Glühbirne, LED, Halogen, ja, Speziallampen. Oder Speziallampen. Gibt Backofen, ja, oder Auto Backofen. Gibt's ja einen Backofen, Kühlschrank, genau. Ja, weil da wird es schwierig, ne? Da einen Ersatz zu finden. Die sind nicht betroffen. Die sind nicht betroffen. Warum? Nein. Welches das Kriterium? Okay, also ihr könnt ganz getrost euren Backofen und Kühlschrank mit der alten Glühbirne weiter betreiben. Und falls das nicht stimmt, beruft euch auf Stefan. Genau. Es wird sowieso keiner vorbeikommen und euren Kühlschrank gucken. Und das ist so, wie du schon sagst, es ist ja der Plan auf sehr viel Kritik gestoßen. Ne? Aber trotz dessen wurde im Februar 2009 dieser Plan jetzt nochmal bestätigt. Das heißt, die haben sich nochmal zusammengesetzt, haben die Kritik sozusagen beraten. Aber das Ergebnis ist, es bleibt erstmal so. Der Plan an dem wird festgehalten. Warte mal, jetzt lass uns mal den Zuhörer kurz eine Pause geben und ich will mal auf das Schild hinweisen. Sammelplatz. Ja. Das habe ich neulich in einer Brandschutzordnung. Kennt ihr dieses Schild, wo eine Gruppe von Menschen ist, auf die aus jeder Ecke des grünen Vierecks ein Pfeil zeigt? Das ist tatsächlich ein Sammelplatz. Ja. Der Sinn war mir nicht ganz klar. Brandschutz. Brandschutz, genau. Das ist der Ort, wenn es brennt, müssen alle hierher. Auf der Wiese, toll. Das steht mitten auf der Wiese, das Richtig. Schild. Und ich kann dir sagen, in meiner alten Firma muss ich das zum Schluss auch unterschreiben. Aber es konnte mir keiner so richtig einen Sammelplatz zeigen. Da muss ja ein Schild irgendwo sein. Zumindest kein Schild gesehen. Sagen wir es mal so. Ha. Vielleicht war... Sagen, weißt du, was sein kann? Ich weiß ja nicht, in welcher alten Firma das war. Aber es kann sein, wenn das in der Firma war, da war vielleicht der Grafiker nicht mehr in der Firma, der das Schild hätte machen können. Das könnte sein, ja. Sag ich jetzt mal nichts. So, hatten wir auch noch einen kleinen internen Witz. Genau, muss ich auch sagen. Machen wir weiter mit den Glühbirnen. Genau. Und das erste Land, was es konsequent umsetzt, ist welches? Neuseeland. Denn dort gilt ab Oktober 2009 keine Glühlampen mehr. Keine? Nein, keine. Keine. Und wusstest du, was Kuba angeht und Energie? Kuba leidet ja an Energieknappheit. Und deshalb hatte Fidel Castro mal vor längerer Zeit gesagt, dass Lampen, die mehr als 15 Watt verbrauchen, verboten werden müssen. Aha. Ist ja gar nicht so dumm gewesen, der Gedanke. Überleg dir mal, 15 Watt, ne? Wie viel sind 15 Watt? Eigentlich ist es recht hell, wenn es stark leuchtet. 15 Watt? Ja. Aber so normal hat man doch 60 Watt, 40 ja. Watt. Ich überlege gerade, wird die Birne dunkler mit steigender Wattzahl? Warte mal, Watt ist ja das, was er haben will. Ja. Das heißt, rein theoretisch müsste sie, je höher die Wattzahl, desto heller leuchtet die doch, oder? Eine 100-Watt-Birne strahlt doch extremer als eine 25-Watt-Birne. Oh Gott, sind wir voll die Nicht-Elektro-Fachwissen-Typen. Ja. Ne, wir haben aber uns das richtige Thema ja ausgesucht. Informationstechnologie. Ja, ihr habt uns aufgezwängt hier. Ja. Nein, so natürlich nicht. Nein, also ich bin da etwas überfragt. Und du hattest mir in der S-Bahn auf dem Weg hierher noch eine schöne Anekdote erzählt. Was? Und jetzt kann ich dir sagen, das ist bei mir auch so. Also, wenn irgendwas mit Strom oder Lampe oder was zu machen ist, dann ach ich auch so. Papa. Ja, es ging darum, dass mein Schwiegervater bei uns die Löcher in die Wand bohrt, weil wir könnten der schlecht Leo machen lassen. Genau. Weil René hat eh zwei linke Hände. Und ich habe nicht zwei linke Hände. Aber? Aber Der Verlobungsring, den musst du immer abmachen, das dauert zu lange. Den kriege ich nicht mehr ab, genau. Das ist immer eine gute Ausrede. Danke, Stefan. Wissen wir jetzt, warum die Glühbirne verboten wird oder nicht? Warum die verboten wird? Ja. Jetzt haben wir eigentlich nur erfahren, welche Glühbirnen in welchem Zeitrahmen verboten werden sollen. Aber was der ursprüngliche Grund ist, das hat garantiert mit Umweltschutz zu tun. Sag ich dir, mit Energie und so. Kommen wir da noch zu. Aber ich glaube, nein, was hast du dir eigentlich deine Notizen mal durchgelesen, bevor du sie hier vorträgst? Ich wusste ja erst seit gestern Abend, dass wir das Thema haben. Ja. Und deshalb habe ich mir das schnell raus. Ist okay. Soll das jetzt Kritik sein? Nein. Auf jeden Fall kann ich dir auch sagen, dass in der Schweiz seit 2009 keine Glühlampen mehr erlaubt sind, die nicht der Energieeffizienzklasse E entsprechen. Also da haben sie schon ein bisschen angefangen auszusortieren. Wobei ja jetzt nicht so, wenn es bis G geht, da ist ja dann noch viel. Ja, da habe ich jetzt letztendlich nur noch ein paar Pro und Kontras sozusagen oder ein paar Vergleiche. Ja. Und zwar gibt es ja Glühlampen oder die Eigenschaften von Glühlampen sind ja, dass sie dimmbar sind. Und sie glüht halt nur. Ja, genau, sie ist dimmbar und voll leuchtfähig und zwar sofort. Ja. Also man schaltet die ein, die ist sofort. Jetzt greifst du im Prinzip schon fast... dein Thema. Du greifst fast schon vor, weil die Vorteile der Glühbirne sind ja letztlich die Nachteile der anderen. Aber mach ruhig. Aber Wissen so festigt sich dadurch, dass man es wiederholt. Genau. Gut. Bei Energiesparlampen ist es nicht so. Also die kann man nicht dimmen. Und sie sind, wie wir sie auch kennen, nicht sofort voll funktionsfähig. Ja. Also sie leuchten nicht sofort. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, weil am Anfang dadurch weniger... wie sagt man das... Weniger Licht. An Aufheizphase. Es muss ja so ein Startstrom quasi. Ja, Vorheizphase. Ja, irgend sowas. Also bei einer Glühlampe, klar, da ist der Moment, wo du die einschaltest, muss natürlich entsprechend Strom gewährleistet sein. Ich habe den Begriff leider nicht hier. Ich kann dir das jetzt nicht genau... Beschreib's weiter, vielleicht kommen wir ja noch drauf. Jetzt werden sich einige Fachleute totlachen bei uns. Aber das ist mir egal. Was hatten wir hier noch? Genau, Thema Quecksilber ist dabei auch sehr wichtig. Genau, die sogenannte Quecksilberglühbirne. Quecksilber-Diskussion, genau. Nein, ich glaube, du redest von den Leuchtstoffröhren, oder? Naja, da habe ich was Interessantes gelesen. Und zwar sagt man, oder ist es ja so, dass normale Lampen auch so einen Belastung durch Quecksilber haben. Auf jeden Fall ist es so, bei der Stromerzeugung aus Kohle wird irgendwie auch Quecksilber freigesetzt. Ja, dann ist ja Licht generell scheiße. Ja, und es gibt wohl so eine Statistik, dass sozusagen dieser Quecksilberanteil, wie bei der normalen Glühlampe, ins Verhältnis gerechnet deutlich höher ist als der Quecksilberanteil, die Energiesparlampen haben. Und das ist eigentlich ein Punkt, den ich vorher noch nie gehört habe, weil es hieß ja immer, Energiesparlampen willst du auf dem Rasen lassen. Vorher hieß es immer, Energiesparlampen sind ein Nachteil, weil sie Quecksilber enthalten. Aha. Und das war mir neu. Und deshalb sag mal, was die Energiesparlampen betrifft, kursieren auch eine Menge Vorurteile. Mhm. Ja. Aber da brauchen wir nicht, glaube ich, nicht auf die einzelnen eingehen. Gut, das heißt, der Fahrplan steht fest. Ja. Bis 2016 wird die Glühbirne nicht mehr zu erhalten. Kannst du mal rübergehen, ich will nicht überfahren werden. Mann, hier ist ein Krankenhaus, hier fährt keiner. Gänzlich aus unserem Leben verschwinden, außer die im Kühlschrank versteckte, ja. Die im Backofen versteckte. Die nachts immer leuchtet. Mhm. Also das heißt, auch die Klasse A wird abgeschafft, um das nochmal so zusammenzufassen. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber welche das jetzt genau sind? Alle außer meine. Nein, also ganz abgeschafft werden die ja nicht, sondern ab 2016 gibt es nur noch A und B. Ach so, okay, also wird sie gar nicht ganz abgeschafft. Nein, aber es gibt nur gute Glühlampen, möchte ich jetzt okay, mal sagen. Okay, alles klar. Nee, das siehst du, das ist zum Beispiel schon mal gut zu wissen, weil ich denke, Die Information, wie sie durch die Presse oder wie man sie so aufschnappt, ist, die Glühbirne wird komplett abgeschafft und zwar nächstes Jahr. Und daraus resultiert ja A und B, haben wir festgestellt, gibt es jetzt so im Alltag eigentlich weniger. Das deshalb weiß ich nicht. Müssen wir wahrscheinlich alle Lampen austauschen. Ja. Gut, dann könnt ihr ja mal eure Glühbirne zusammensuchen und gucken, ob die A oder B sind. Ja, die Frage ist ja, was hast du denn zu Hause für Lampen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auch nachgucken, wenn wir ein Lied hören. Also mein Wohnzimmer und meine Küche ist mit Energiesparlampen ausgestattet. Und Bad und Flur müsste ich nochmal schauen. Ich habe keine Energiesparlampen zu Hause. Ich habe nur normale Glühbirnen zu Hause. Nee. Aber hast du ja ein Vorhaben, ein Ziel. Ja, das kann ja nicht schaden. Wenn wir ja noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die LEDs reden. Okay. Gut, ich würde sagen, du kannst ja nochmal deine Notizen sortieren, wenn du noch irgendwas interessant findest. Mehr dazu nicht. Ich werde mal langsam die Musik ins Spiel bringen. Ah, sag bloß, du hast mal wieder einen Song rausgesucht. Ich habe diesmal einen Song rausgesucht. Nach 50 Sendungen. Ich wollte, dass nichts schief geht und habe ein Lied rausgesucht, was auch mit Licht zu tun hat. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und zwar Sunlight von Chris Helbeck. Aha. Und ja, während ihr jetzt also eure Glühbirnen anschaut. Sie heißt die Glühlampe oder Glühbirne? Eine Birne glüht nicht. Egal, während ihr die Lichtgeber eurer Wohnung untersucht, ob sie Effizienz A, B oder sonst was haben. Dann glüht auch euer MP3. Hört euch den Song an und wenn ihr keine Glühbirne zu Hause habt zum Angucken, dann schickt uns einfach irgendwie eine Mail oder nehmt Kontakt zu uns auf. Und gewinnt eine Glühlampe. Und Stefan verlost eine Glühlampe von sich. Gebraucht. Eine gebrauchte Glühlampe von sich. Die nur noch eine Stunde brennt. Schön, die muss jetzt aber auch verschicken. Nein, Stefan, sag mal die Kontaktmöglichkeiten. Dann ist soll ich dir gleich sagen? Ja, dann, haben wir das dann kann ich mir in Ruhe das Lied noch hinten so ein bisschen anhören. Ach so. Okay, Kontaktmöglichkeiten, wo haben wir sie? Ja, ich habe heute diesmal so einen großen Zettel, das kauft zusammen. Ja, also, wenn ihr euren Senf zu dieser Sendung oder auch zu den anderen Sendungen, zum Blog loswerden wolltet, dann schreibt uns eine E-Mail an blog@über.de oder nutzt das Kontaktformular im Blog bzw. die Kommentarfunktion praktisch zu jedem Beitrag. Und ansonsten könnt ihr auch mit uns direkt reden, quatscht uns auf die Mailbox, gebt euren Senf ab unter 030 202 36803. Ja, und wir hören jetzt Musik. Bis gleich. Somehow, somewhere, sometimes sunlight seems to come my way. Sometimes, somewhere, somehow, sunlight seems to come my way. Yeah, I won't be afraid. Yeah, I won't seem late. Yeah, I won't be a slave again. Wishing, knowing I cannot push you away. Helpless, weakness, softness, I'm not as strong as I may say. So, Stefan, nimm noch einen Schluck aus der Pulle. Wir sind zurück mit dem zweiten Teil. Und wir steigen gleich mal ein mit Alternativen zu einer normalen herkömmlichen Glühbirne. Oh, jetzt wird's spannend. Du hast ja schon angesprochen, die Energiesparlampe, das die fälschlicherweise Energiesparlampe genannt wird. Weil man spart keine Energie. Nee, das schon. Aber es gibt ja auch noch andere energiesparende Lampen. Ja, wenn man aber von der herkömmlichen Energiesparlampe redet, meint man oft die Kompakt- Leuchtstofflampe. Es gibt ja verschiedene Energiesparlampen, ne? Ja, also ich meine jetzt diese, die man kennt, diese weißen, hässlichen mit den Röhren. Die, die genauso wie eine Neonröhre, also wie eine Leuchtstofflampe aufgebaut sind. Genau, solche habe ich nicht. Ich habe andere. Ach so, es gibt noch andere? Ja. Da bin ich ja... Die sind matt, würde ich sagen. Wie? Ne, die sind mit, das ist Opalglas, nennt man das. Ja, ist aber auch eine Energiesparlampe. Ja, aber das sind kompakt Leuchtstoffröhren. Guck mal auf die Verpackung drauf. Ich muss mal schauen. Weil die funktionieren nämlich durch Gasentladung. Aha. Du kannst den Test auch selber mal machen. Wenn man eine Neonröhre auf einem harten Untergrund zerschlägt, pufft es. Haben wir als Kinder total gern gemacht. Echt? Ich kannte eine Baustelle um die Ecke, die hatten da also die Neonröhren liegen. Und dann haben wir nach der Schule Ja. Oh, wow. Und das probieren wir mit einer sogenannten Energiesparlampe, also mit einer Kompakt. Das müsste da auch so sein. Müsste da genauso sein, ne? Da ist ein Gas drin. Ja. Der Nachteil von den Lampen, das hast du ja schon genannt, oder du hast ja den Vorteil der Glühbirne genannt, also der Nachteil bei den Kompaktstoff Leuchtstofflampen ist im Prinzip diese Vorheizphase, die man hat. Hm. Ne? Deshalb sind ja am Anfang doch recht dunkel. Ne? Ja. Also ich habe festgestellt, wenn ich Licht anmachen will, will ich Licht haben. Die ich habe, ist sogar am Anfang rötlich. Also das, genau, das ist nämlich das nächste Problem, schlechte Farbwiedergabe. Ja. Und manche Leute sagen auch, dass ihnen die, aber rötlich finde ich jetzt komisch, ja, weil manche Leute sagen, dass ihnen das zu blau und grünstichig ist. Also ich muss sagen, also sehr kaltes Licht. Wenn man mal überlegt, oh, das haben sie alles neu gemacht. Wenn man mal überlegt, dass quasi, wenn man die jetzt den ganzen Abend leuchten lässt. Also ich habe zum Beispiel in meiner Stube so eine Wandlampe, die hat 5 Watt. Ja. So. Und stell mal vor, die lasse ich den ganzen Abend leuchten. Da spare ich doch Strom, als wenn ich jetzt so eine große Lampe den ganzen Abend leuchten lasse. Sehr gut ausgerechnet, ja. Ja, clever, oder? Und da brauchst du sie natürlich auch nicht ausmachen, willst du mir damit sagen. Genau, und weil dann würde sie ja wieder... Und damit ist die Vorheizphase kein Gegenargument mehr. Ja. Okay. Dimmbarkeit hast du gesagt, oft schon vorhin, ist natürlich auch ein Nachteil, die lässt sich nicht dimmen. Aber wobei die Frage ist, hast du Dimmlampen zu Hause? Nee, aber es ist manchmal könnte man das Licht ruhig in der Situation anpassen. Aber es soll wirklich schon so eine Kunststoff... Also so eine Leuchte, das wird es garantiert auch Lampen irgendwann geben. Ja. Die, nee, soll schon geben. Die sich in unterschiedlichen Stufen fahren lassen. Also nicht stufenlos dimmen, sondern halt auf unterschiedliche Stufen runterstellen. Aha. Dann, da bin ich gespannt, ob du den Fakt kanntest, diese Energiesparlampen, die sogenannten, die können empfindliche Geräte stören. Ach so? Ganz empfindliche Messgeräte können durch diese Lampe gestört werden. Echt? Oder der technische Hintergrund ist, weiß ich leider nicht. Geht mir auch ehrlich gesagt zu tief in die Tiefe. Ja. Ich gehe aber davon aus, dass es stimmt. Aber wahrscheinlich werden die wenigsten Leute davon betroffen sein. Mhm. Und diesen Fakt meine ich auch belegen zu können. Eine Geräuschentwicklung kann man bei einer Energiesparbirne vernehmen. Das stimmt. Das und ich bin total empfindlich gegen dieses Fiep. Auch, weil ich gucke auch ziemlich, also mein Fernseher ist auch mal recht leise. Und da hört man es natürlich dann noch mehr. Ja. Dann, ja, so viel zu dieser Energiesparlampe. Eine andere Alternative, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, wäre die Energiesparbirne keine Alternative. Also sie gibt es mittlerweile auch in ordentlichen Formen und so, aber nee. Also, ja, die, stimmt, die sieht hässlich aus, die klassische, die man kennt, ne? Dann hätten wir ja noch die Halogenlampe. Halogen, ist auch gut. Ne? Bei der ist irgendwie, siehst du, da bin ich stehen geblieben mit Recherchieren. Halogen? Da ist Halogen, da ist... das ist Gas, also muss auch ein Gas drin. Nee, das ist irgendwie. Ja, was soll denn sonst dann sein? Ja, muss ja. Genau. Deswegen, ja, da habe ich jetzt auch keine Infos weiter zu. Ist, glaube ich, zu vernachlässigen, auch die Lampe. Aha. Was ist denn eigentlich in den klassischen Büros? Gibt es da immer diese. Neonröhren. Olm, ja. Das sind diese, die müssen das auch sind mal ersetzt werden. Ja, das sind doch diese Sparbirnen. Das sind, das diese, sind schon welche. Ja, das sind hier Leuchtstoffröhren. Ja, natürlich, aber sind die sind da keine Sparlampen. Nein, Sparlampen sind es nicht, aber ich bin der Meinung, dass also, eine Energiesparlampe, eine sogenannte, nichts anderes ist als eine verbogene Leuchtstoffröhre. Also als so eine verbogene Neonröhre. Gut, Neon, da ist Neon drin. Was haben wir gesagt? Das andere ist aber auch mit Gas. Also ich bin der Meinung, es ist eins. Ich würde sagen, soweit gehe ich mit, es gibt garantiert schon Energiesparlampen, die diese Form haben. Nee, ich bin der Meinung, dass die Energiesparlampe nichts anderes ist als eine Neonröhre. Na, um Gottes Willen. Doch. Soweit würde ich... Nee, also... Du hast diesen Startmechanismus. Gut, die ist nicht... Einen Starter hast du, ja. Ja, den hat die doch auch die Energiesparbirne, so einen Startmechanismus, wenn du so willst. Aber die leuchtet da sofort ganz grell, in voller Stärke. Ja. Also, ich glaube, da gibt es beide Varianten von, würde ich jetzt glatt behaupten. Ja. Das ist, glaube ich, noch immer eine so... Eine Neonröhre verbraucht doch keinen Strom. Eine Neonröhre? Was? Warum? Die verbrauchen sehr wenig Strom im Vergleich zu einer Glühbirne verbrauchen die sehr... Guck mal drauf, was eine Neonröhre verbraucht. Ich habe das ist vielleicht für die Aquaristik- und Terroristik-Leute unter euch... oder besser gesagt jetzt an euch war. Gerichtet. Wenn ihr da genauere Infos habt, dann gebt sie uns. Ja, wenn ihr mit dem Thema zu tun habt. Auf jeden Fall, wer ein Aquarium hat, hat eine Neonröhre. Ach, und stimmt. Der weiß ja auch. Ob aber die steht nicht im Wasser. Nein. Hilfe, mein Aquarium leuchtet. Ja, genau. Die Fische leuchten. Ja, dann gibt es ja noch eine Alternative. Guck mal, siehst du? Eine Bachstelze. Der kleine schwarze Vogel. Ja. René, die, unser Vogelexperte. Die LED. Ne, LED, oh ja. Habe ich eine Taschenlampe? Ja, und LED, ne? Light Emitting Diode, ja. Ist im Prinzip eine, ja, eine Diode. Ja. Wo werden LEDs überall eingesetzt? Also denk mal an außergewöhnliche Sachen. Die gewöhnlichen Sachen wie Taschenlampe sind ja klar. Außergewöhnliche Sachen? Ja, denk mal an außergewöhnliche Sachen für eine LED. LED? Man kommt nicht drauf, wenn man es nicht weiß. Lichtschranken. Ach, Lichtschranken. Und Fernbedienung. Ach so. Die Lampe vorne in der Fernbedienung, na klar. Ist eine LED, ne? Genau. Und da sind wir nämlich bei diesem Infrarotlicht, was du vorhin erzählt hast. Aha. Ja, die sieht man ja auch nicht. Ja. Dann Ampeln, neuerdings. Das stimmt. Und die leuchten richtig grell. Ja. Wobei da auch eine Menge LEDs im Einsatz sind. Ja, dann Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Aha. Von Handys und so. Also von kleinen Bildschirmen. Ach so, da sind ja auch LEDs hinten, hinter, ne? Ja, da sind sie schon. Bei der Fotokamera, Autofokuslicht. Dieser rote Punkt, oder? Dieser, der kurz aufleuchtet und das Objekt nochmal anleuchtet. Stimmt. Ja, ist auch LED. Ja, man denkt das gar nicht, ne? Also man geht gar nicht davon aus, dass sie eigentlich schon in so vielen Bereichen des Alltags damit zu tun haben. Ja. Und wenn man an eine LED denkt, dann denkt man doch mal an diese kleinen Lämpchen mit den zwei Füßen unten dran. Ja, genau. Und, die klassischen von früher. Ja, jetzt, wenn man sich den Aufbau von so einer LED mal ganz genau anguckt, dann ist nämlich eine LED in Wirklichkeit nichts anderes als so ein Füßlein mit so einem Fännchen dran, mit einem ganz winzigen Fännchen, also eine ganz kleine Pfanne ist da dran. Ja? Und in dieser Pfanne ist ein kleiner Kristall. Aha. Und diese Pfanne selber... Der wird also, zum Leuchten. Genau. Und diese Pfanne selber, die dient zur Wärmeableitung. Aha. Ne? Das eine, der andere Fuß, also es gibt ja die Anode und die Kathode. Weißt du, was Plus und was Minus ist? Oh Gott, das habe ich mir verwechselt. Anode ist Plus, würde ich sagen. Ich habe es nachgeguckt. Anode ist Minus. Ach, Kathode Scheiße. Ist Plus, ja. Ist wie im Physikkurs. Das sind halt diese beiden Kontakte, ne? Ja. Und wenn halt dieses Fännchen dann unter Spannung gesetzt wird, dann leuchtet dieser Kristall. Und der ist wirklich extrem winzig. Ja, man kann sich das mal angucken in dem Beitrag für dieses Kopflicht, was ich gemacht habe. Habe ich, glaube ich, die Diode fotografiert, glaube ich. Da sieht man die mal. Bin ich überfragt. Und diese farbige Halbkugel, die da drüber ist, ja? Die man als Leuchtdiode, so wie man es kennt. Dadurch entstehen die verschiedenen Farben, oder? Auch nicht ganz auch richtig. Nicht? Da ist schon was dran, aber es ist nicht ganz richtig. Nee, aber diese farbige Geschichte erstmal, das ist Kunstharz oder Plastik. Aha. Das ist quasi, die Linse ist da schon oben auf der Diode mit drauf. Also das ist die Linse fürs Ganze. Dieser. Also die Leuchtdiode an sich oder das, was die Leuchtdiode ausmacht, ist in so einem klitzekleinen Fännchen drin, so ein Kristall. Ja. Und das andere ist halt, wie gesagt, nur das Drumherum, dass es leuchtet. Ne? Mhm. Und also diese LED ist quasi ein mikrostruktureller Festkörper oder ein sogenannter Halbleiter. Ja. Oder auch Halbleiterkristall genannt. Ne? Und der basiert auf Gallium, Silizium oder Arsen. Und da kommt nämlich auch die Lichtfarbe dann her. Aha. Da kommen wir später nochmal drauf. Es wird jetzt zu speziell. Ja, nee, aber nur um sich das mal vorzustellen. Man denkt, dass also so eine LED sieht man halt als diese LED und denkt sich, ja, macht man Strom an, dann leuchtet. Mhm. Bei einer Glühbirne ist es offensichtlich, warum die leuchtet. Da leuchtet halt der Faden da drin. Genau. Aber eine LED ist halt völlig anders, als man das vermuten könnte. Ich kenne es von früher noch. Haben wir immer in den Lichtschalter eine LED eingebaut. Ich werde uns jetzt mal ersparen, wie es dazu kommt, dass dieser Kristall leuchtet. Ne? Das ist da ich wollte es doch so gerne wissen. Willst du es wirklich wissen? Nee, lass uns das mal überspringen. Das hat mit Atomen zu tun und mit Energie, die durch Bindung mit anderen Atomen freigesetzt wird. Echt? Okay. Ja. Aber es geht zu sehr ins Detail. Die Farbe der LED wird, wie gesagt, gesteuert durch die chemische Zusammensetzung des Halbleiters. Dadurch werden nämlich unterschiedliche Wellenlängen produziert, die man ja, wie man ja kennt, hier, es gibt langes Licht, kurze Wellen, lange Wellen. Infrarot sind halt, sind es lange oder kurze Wellen? Was ist das Gegenteil von Infrarot? Kurz muss es sein, ne? Weil reicht ja nicht weit. Was ist das Gegenteil von Infrarot dann in der anderen Richtung? Ultraviolett, ne? UV-Licht? Ich glaube ja, es gibt UV-Licht und UV-Licht. Das habe ich immer ein bisschen gehasst. Also auf jeden Fall ist es bei einer LED so, du kannst halt wirklich ein kleines Spektrum, ein kleines Farbspektrum ansprechen. Deswegen, ultraviolettes Licht sieht man nicht und Infrarotlicht sieht man auch nicht. Diese Spektren werden halt dabei außen vor gelassen. Ne? Mhm. Was nämlich auch nicht möglich ist, eine LED kann nicht alles, kann nicht das komplette Lichtspektrum abdecken. Deswegen gibt es erst seit kurzem blaue LEDs. Blaue LEDs ist jetzt so der neue Trend, oder? Also die sind jetzt erst, das haben sie jetzt wohl erst hingekriegt, halt mit dieser chemischen Zusammensetzung dieses Halbleiters auch blaues Licht zu machen. Mhm. Und was du sagtest hier mit einer LED, die ist ja schon rot, wenn man sie in der Hand hält. Das ist natürlich, wenn die in ein Gerät verbaut ist und sie wäre weiß, wäre schon die ausgeschaltete LED ja nicht aussagekräftig. Ach so. Weißt du? Aber du kannst bei Computern, glaube ich, oder ist es bei manchen Computern, bin ich der Meinung, hast du eine weiße LED, wenn da aber Strom rangeht, leuchtet die rot. Da ist die Hülle quasi. Diese Plastikkappe oben drauf ist weiß. Stimmt, sowas gibt es auch. Ja. Und wenn sie Strom hat, hat sie eine völlig andere Farbe. Hm? Das ist schon mal der Beweis dafür. Ne? Weiße LEDs gibt es gar nicht. Aha. Die werden, also um weißes LED-Licht zu machen, wird mit additiver Farbmischung gearbeitet. Mhm. Weiß ist keine Farbe. Ja, könnte man jetzt sagen. Könnte man in dem Fall sagen, ja. Der Vorteil an LEDs ist, was der Nachteil der Glühbirnen ist, sie sind unanfällig gegen Erschütterung. Aha, ja stimmt, das war ja ein Fakt, was da sie nicht. Da wird der Kristall in der Pfanne verrückt, könnte man jetzt passenderweise sagen, ja. Ja. Die LEDs hält 1000-mal länger als eine Glühbirne. Aha. Und das möchte ich sehen. Die LED hat nach 100.000 Stunden, hört die nicht auf zu leuchten, sondern hat nur noch 50% ihrer Leuchtkraft. Ach so, die lässt einen Teil immer mehr nach, sozusagen. Sie erzeugt kaum Wärme, was wir gesagt haben mit dem ultravioletten Licht, das erzeugt Wärme. Dieses Wellenspektrum ist halt bei der LED nicht so beansprucht und deswegen hat ja kaum Wärme. Sie hat verbraucht weniger Strom. Mhm. Ich glaube, ich hatte was gelesen von einer Maximalspannung von 5 Volt. Und hier nochmal zu den, eine Glühbirne verbraucht 99%, eine Glühbirne erzeugt 99% Hitze und 1% Licht. Bei das der LED gesehen, ja. Sollen es wohl 13% Licht sein, also Lichtausbeute ist auch einiges höher. Man muss aber dabei achten, diese Kristallzüchtung muss sauber sein. Also wenn man billig LEDs kauft, kann natürlich das auch dazu führen, dass die Lichtausbeute nicht so hoch ist. Ne? Ja gut, das kann ja bei Glühlampen auch passieren. Ne? Mit Sicherheit, ja. Und weil die LED keine UV-Strahlung erzeugt, wird sie in Museen gern eingesetzt. Aha. Ne, weil es gibt ja Werke in Museen, die dürfen kein UV-Licht, darf kein Sonnenlicht und so. Da sind dann halt dann auch LEDs im Einsatz. Ja. Ah, interessant, das wusste ich noch nicht. Ja, der Stromverbrauch von der LED soll bei gleicher Lichtleistung 13 Mal weniger sein. Mhm. Ja. Ja, ist doch eigentlich schon ein Riesenargument für die LED. Und LED-Licht ist schneller. Schneller? Jetzt könnte man meinen, ja, wenn ich Lichtschalter drücke, ist Licht auch sofort da. Genau. Ne? Aber es soll wohl, und ich, also. Man kriegt es nicht mit. Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Aber ich habe gelesen, dass man wohl, wenn man das beim Bremslicht des Autos einsetzt, eine LED. Leuchtet es früher. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde würde man 6 Meter früher zum Stillstand kommen. Aha. Oder der Hintermann sozusagen, dadurch, dass er das Licht schneller sieht. Es gibt ja schon Autos mit LED-Rückleuchten. Ja. Also vielleicht ist das dann auch der Hintergrund. Aber das ist interessant. Ja. Das war mir so noch nicht bewusst. Die haben keinen Schaltverschleiß. Aha. Und dann kannst du an- und ausmachen, wie du willst. Das ist gut. Passiert nichts. Da sagt man ja bei der Energiesparlampe, dass die angeblich dadurch verschleißen soll. Ist aber wohl nur ein Vorurteil. Also das kann man getrost von der... Was ich mir auch frage, es gibt da garantiert noch keine Langzeittests, oder? Mit Sicherheit nicht, nee. Also von daher... Und jetzt kommen wir noch schnell zu den drei Nachteilen, die ich gefunden habe von der LED. Eine begrenzte Einsatztemperatur. Mhm. Also ich glaube, wenn es zu warm ist, dann gibt die LED irgendwie schon auf. Ja. Aber ich denke, das entspricht doch Temperaturen, die wir hier in Mitteleuropa gar nicht haben. Eine LED soll empfindlich gegenüber von Mikrowellen sein. Mhm. Ja, weiß ich jetzt nicht, inwieweit man zu Hause so mit so einer Strahlung zu tun hat. Und der ganz große Nachteil ist die geringe Leistung einer LED im Vergleich zu einer normalen Glühbirne. Geringe Leistung einer LED? Also die geringe, das von so einer Einzelleuchte. Du kannst jetzt eine Glühbirne nicht durch... Achso, deshalb gibt es meistens nur mit mehreren zusammen. Genau, du kannst eine Glühbirne nicht mit einer LED ersetzen. Da kommt man ja trotzdem noch besser weg, oder? Wenn jetzt eine Taschenlampe... Ja, natürlich, in jedem Fall. Oh, also auf jeden Fall, also was du vorhin noch zu den Ampeln gesagt hast... ist natürlich eine Ampel mit LED, sieht man im Sommer gegen die Sonne auch besser, ne? Kann gut sein, ja. Ja, also das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich am Überlegen, wenn es soweit ist, dass in der ganzen Welt Glühbirnen verboten werden, wirklich eher auf LEDs umzustellen. Weil ich finde schon mit den Farbgeschichten, die du da machen kannst, also Philips bietet da dieses, ich weiß nicht, ob das... Heißt das Ambilight? Ambilight oder so? Bei Fernsehen. Nee, das meine ich nicht. Ich meine diese Lampen. Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es gibt so eine Lampen, das ist so eine runde Kugel und da sind auch mehrere LEDs drin. Ja. Und da kannst du mit einer Fernbedienung die Farbe einstellen. Also du hast wirklich ein riesen Farbspektrum, was du auswählen kannst. Cool. Kannst die Sättigung der Farbe einstellen, kannst die Helligkeit der Farbe einstellen und kannst das nehmen, um Akzente in deiner Wohnung, Lichtakzente zu setzen. Und das stelle ich mir schön vor. Das ist sehr, sehr schön. Je nach Stimmung stellst du die Farbe ein. Wir sollten auf jeden Fall die Shownotes nochmal, also wir recherchieren dann nochmal. Den Titel, ja, wie das heißt. Wie sie heißen. Wie heißen die? Das kriegen wir raus. Die sind von, sind die von Philips oder von Braun? Oh, von Philips. Da. Braun, stehen die Lampen her? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur Lockenwicker von Braun. Ah, du hast einen zu Hause. Ne? Naja, und auf jeden Fall, da ist aber meine Befürchtung noch bei dieser Lampe, also erstmal ist sie sehr teuer. Ja. Also kostet in der kleinen Ausführung, möchte ich meinen, über 50 Euro und in der etwas größeren Ausführung, die so kleiner also, als kopfgroß noch ist, kostet die an die 100 oder mehr. Ich muss sagen, die Energiesparlampe, die ich mir neu gekauft habe, die hat 8 Euro gekostet und da steht drauf, die hält 6 Jahre. Im Durchschnitt, wenn man sie 2,5 Stunden am Tag leuchten lässt. Ah. Und ich sag mir, gut, wenn das stimmt, alle 6 Jahre, oder sagen wir alle 4 Jahre, 8 Euro für eine gute Lampe, kann ich mitleben. Ich habe das Gefühl, dass die bei uns den Strom schneller oder so gemacht haben. Wieso? Weil bei uns brennen im Moment ganz viele Glühbirnen durch, als wenn die es mit Absicht machen. Echt? Dann habt ihr Überspannung vielleicht im Netz. Was die nicht vertrauen? Weiß ich nicht. Oh, ihr habt zu viele Geräte. Weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall die LED, denke ich. Du müsst den Herd auch mal ausschalten. Mit einer LED lässt sich viel machen, weil die halt so klein ist, ne? Ja, also. Stimmt. Aber es gab, vor ein paar Jahren kann ich mich erinnern, war so der Trend, wo die auf den Markt kamen. Jeder hat versucht, irgendwie LED-Lampen zu kaufen. Na, was gibt's denn mit? Ich kenne keine LED-Wohnzimmerlampen. Oh, der fährt in der Einbahnstraße. Das ist nicht gut. Ich kenne keine LED-Wohnzimmerlampen. Ja. LED-Wohnzimmer? Nee, kenne ich auch nicht. Also aber es kommt bestimmt. Na, was gibt's denn von LED-Lampen? Es gibt LED, es gibt als Taschenlampe. Na, so eine kleine Klicklampen, ne? Ach so, diese. So eine Touchlampe? Ja. Das ist aber da auch gut. Ist ja keine wirkliche Alternative. Nein, die leuchtet ja nicht so, dass sie für einen Raum reicht oder so. Also ich glaube, da habe ich ehrlich gesagt noch nichts gesehen. Obwohl neulich bei Pearl habe ich eine Glühbirne gesehen. Also es sieht aus wie eine Glühbirne. Es hat die Fassung einer Glühbirne, aber oben sind LEDs drin, so ein paar, ganz viele. Aha. Und die schraubst du in eine ganz normale Lampe halt rein. Und ach, dass so kompatibel ist sozusagen. Wird, genau. Gibt es übrigens auch für Halogenlampen, habe ich gesehen. Da hast du eine normale Glühbirne. Ja. Und in der Glühbirne ist da, wo der Wolframfaden dran ist, ist eine Halogenbirne drin. Nee, ist eine Halogenbirne drin. Aha. Drauf wie rangestöpselt, als wenn jemand die Birne aufgemacht hat und den Wolframfaden durch die Halogenbirne ersetzt hat. Echt? Ja, also Lampen sind schon faszinierend, wenn man mal so überlegt, ne? Man hat die halt und... Auch mit LEDs kannst du so viel machen. Du könntest jetzt zum Beispiel unsere Flasche, die wir ja haben... Mit LEDs füllen? Nee, nicht mit LEDs füllen, sondern von unten eine LED reinleuchten lassen. Ach so, ja, da hast du auch schon die LED als die Flasche als Glühkörper nehmen. Ja. Also ich finde LEDs, muss ich sagen, denke ich, da ist eine Menge drin. Da kann man eine Menge mitmachen. Ja, wie gesagt, also ich habe selber... kaum LED-Lampen im Einsatz, aber vielleicht kommt es ja mal. Wir haben zu Hause auch noch eine Ständer, wie gesagt. Also außer der Taschenlampe halt. Ja. Ansonsten... Ist das jetzt eigentlich eine Pfandflasche? Ich glaube, ja. Ich hatte damals von Dirk, hatte mir mal einer geschenkt. Die habe ich... Aber es steht ja gar nicht drauf. Es muss ja draufstehen, ob das... Bitte bring mich in den Laden zurück. Also sie hat nicht das Pfandsymbol, aber sie hat auch nicht den grünen Punkt. Von daher gehe ich mal von aus, dass man sie zurückbringen kann. Ja. Dann werden wir das Geld für die Pfandflasche. Für die Blockparty. Ne? Oder Axel meldet sich beim Blockblatt mein Geld. Ja, ja also. Da haben wir ja heute... Aber das war ja schon, wenn ich mal so gucke. Oh ja, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Oder? Doch, ich würde sagen, wir sind jetzt mal besser. Ach, dir reicht's schon? Mir reicht's eigentlich schon. Oh, yeah, yeah. Oder hast du noch irgendwas? Ich habe noch einige Sachen, aber die kommen wir in der nächsten Folge. Was? Nein, so ein paar Nachrichten halten. Ich so. Ja, dann lass uns in die nächste Sendung nehmen, wenn die dann nicht mehr unaktuell sind. So. Nein, das glaube ich nicht. Da kann man immer davon reden. Ah. Ja. Nee, war doch eine sehr fachliche, fachspezifische und super interessante Sendung. Wenn es euch zu fachlich war, dann sagt uns nochmal Bescheid. Genau. Wenn ihr was nicht verstanden habt, spult nochmal zurück. Und hört es euch nochmal an. Nein, auf jeden Fall, wie gesagt am Anfang, schaut wieder in die Umfrage. Genau, Thema für die nächste Sendung bestimmen. Ja. Und wie gesagt, Vorschläge können gerne eingereicht werden. Ja, wenn ihr sagt, ach, das war wirklich zu fachlich spezifisch, dann schickt uns doch einen Vorschlag. Ich fand es interessant, als ich mich damit beschäftigt habe. Ja, ich glaube, man muss bei dem Thema auch nicht alles verstehen, sondern so ein paar Sachen man muss mal gehört zu haben. Glühbirne hell und bald dunkel. Genau, und wenn ihr mal eine Frage zur Glühbirne habt, schaltet doch einfach in diesen Podcast nochmal ein. Wenn Freunde von euch fragen, hey, wie war denn das da? Was spricht denn für die Energiesparlampe? Und zwei Sachen, die ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt, ist, also die Glühbirne wird nicht morgen abgeschafft. Ja. Und euren Kühlschrank und der brennt auch weiterhin. Könnt ihr auch noch nach 2016 betreiben. Genau. Wobei ich mich frage, warum ist im Herd eigentlich eine Lampe? Kann man mit der Taschenlampe reinleuchten. Ja, toll. Rechts abbiegen, René. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen... Ich bin jetzt zu Hause. Ja, ich habe jetzt noch 2 Kilometer Fußweg bis zur nächsten... Clever eingefädelt, oder? Dass ich extra diesen Weg genommen habe. Sehr schön, Clever. Weil dann kann ich sagen, hier René, mach, dass du irgendwie nach Hause kommst und dann passt es schon. Ja. Ja, wir sehen uns dann auch in 2 Wochen wieder, Stefan. Ja, wir hören uns wieder. Genau. In 2 Wochen wie jedes Mal. Und wie gesagt... Wir freuen uns, wenn er an der Umfrage teilnimmt. Genau. Den Link können wir doch jetzt eigentlich bekannt geben, oder? Ja, sag. Dann kriegen wir das hin. Abstimmung.juber.de. Genau, da kommt der so, direkt auf die Mail. Abstimmung.juber.de könnt ihr das Thema der nächsten Sendung mitbestimmen. So ist es. Wir würden uns freuen, wenn ihr das wieder zahlreich tut. Ja, alles klar. Dann macht euch eine schöne Zeit und bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juber.de. Alle 2 Wochen neu. Der hat einen Vogel in die Kopf. Einer? Ganz schön viel. Der hat bestimmt noch schlecht. Voll, ein Vogel mit vollem Dach explodiert ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juber.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juber.de.